Good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We are back live. Wir sind live zurück. We are back live on YouTube. People are coming in quickly. Wir sind live zurück auf YouTube und da kommen die Leute auch schon sehr schnell rein. And we're also live on Instagram. Und wir sind auch live auf Instagram. So we're just gonna give you a little time to come in. Wir geben euch noch ein bisschen Zeit, hereinzukommen. Ich richte das noch ein bisschen aus. All in here to make the light in the back better. There you go. Damit das Live gut verlaufen kann. All right, you're both in the picture. Okay, wir sind beide im Bild. We'll just wait a little bit until people are in and then we go. Wir warten nur noch ein bisschen, bis die Leute da sind, dann fangen wir an. Now, this is not a live, we will do some teaching. Also, das ist kein Live, in dem wir etwas lehren werden. The whole purpose of this live is prophetic and supernatural. Das Ziel dieses Lives ist das Prophetische und Übernatürliche. To release prophetic word that God is giving us and release miracles. Um prophetische Worte, die Gott uns gibt, und Wunder freizusetzen. Now, while we're waiting for people to come in, während wir also warten, dass die Leute hereinkommen, let me quickly share something. Lasst mich noch kurz etwas mit euch teilen. There is no power in a prophetic word if you don't believe it and apply it. In einem prophetischen Wort ist keine Kraft, wenn du es nicht glaubst und anwendest. So many Christians believe if I get a word from Reinhard or a word from Gracie, my life will change. So viele Christen glauben, wenn ich ein Wort von Reinhard oder von Gracie bekomme, wird sich mein Leben ändern. It's not going to change. Das wird es nicht. Unless you take it by faith and align your heart with the heart of God. Bis du es nicht im Glauben ergreifst und dein Herz mit dem Herzen Gottes in Einklang bringst. So remember that. Also denk daran. A prophetic word is important. Ist ein prophetisches Wort wichtig? Sure. Klar. My life has been changed many times. Mein Leben wurde schon viele Male through prophetic words. Durch prophetische Worte verändert. But it's not the word that changes you. Aber es ist nicht das Wort, das dich verändert. It is you believing that God said it and therefore God will do it. Sondern du selbst, wenn du glaubst, dass Gott es gesagt hat und deshalb auch tun wird. I'm saying this because I've met so many people. Ich sage das, weil ich so viele Leute getroffen habe, they want one more prophetic word. Die ein weiteres prophetisches Wort haben wollen. But they don't believe what God has said as the absolute truth. Aber sie glauben nicht, was Gott als die absolute Wahrheit gesagt hatte. Now they say, one more word in my life will change. It's not going to. Deshalb sagen sie, nur noch ein Wort und mein Leben wird sich ändern. Das wird nicht geschehen. So you have to take what God says and you have to say in your heart, thank you God for speaking and I believe it. Du musst also ergreifen, was Gott sagt und du musst in deinem Herzen sagen, danke Gott, dass du gesprochen hast. Ich glaube es. And the same thing for words of miracles. Das gleiche gilt für Wunder. So Holy Spirit, we are very thankful. Also Heiliger Geist, wir sind dir sehr dankbar. We are thankful that you give us that amazing privilege. Wir danken dir, dass du uns dieses wunderbare Vorrecht gibst. To be channels of you. Deine Kanäle zu sein. What an honor. Was für eine Ehre. You don't have to do that. Du müsstest das nicht tun. But yet you do. Aber du tust es. You take weak human channels like Gracie and me. Du nimmst schwache menschliche Kanäle wie Gracie und mich. And then you say, I'm going to use these channels. Und sagst, ich gebrauche diese Kanäle. What an incredible mystery. Welch ein unfassbares Geheimnis. What an honor you are giving us. Welch eine Ehre gibst du uns. So Holy Spirit, we surrender totally to you. Heiliger Geist, wir geben uns dir ganz hin. We desire to speak not one word out of ourselves. Wir wollen kein einziges Wort aus uns selbst heraussprechen. We desire no glory or honor for ourselves. Wir wollen keinen Ruhm und keine Ehre für uns selbst. We want only Jesus Christ to be glorified. Wir wollen nur, dass Jesus Christus durch uns verherrlicht wird. Promise Jesus, we will give you all the glory. Wir versprechen dir, Jesus, dass wir dir alle Ehre geben. So Holy Spirit, we surrender. Heiliger Geist, wir geben uns hin. Flow through us. Fließe durch uns. Speak through us. Sprich durch uns. Heal through us. Heile durch uns. Do what you desire to do. Tu, was du tun möchtest. And in surrender we will obey and we will follow you. Wir werden dir in Hingabe gehorchen und folgen. Thank you so much. Wir danken dir so sehr. You are so welcome here. Wir heißen dich hier so willkommen. You're beautiful. Wunderbar. Praise you all day long. Wir preisen dich den ganzen Tag. You're just so beautiful. Denn du bist einfach so wundervoll. Thank you. Danke. I've seen while you were praying right now. Während wir jetzt gebetet haben, I've seen a whole number of people, habe ich eine ganze Reihe Menschen gesehen, who have been struggling with depression, die mit Depressionen kämpfen. And you've tried so many things to get out of this depression. Ihr habt so viel versucht, um aus dieser Depression herauszukommen. And nothing really worked properly. Doch nichts hat wirklich funktioniert. Something's got a little better, but it never really was a solution. Manchmal sah es ein bisschen besser aus, aber es war keine Lösung. But the Holy Spirit is saying, today I have a solution for you. Der Heilige Geist sagt, heute habe ich eine Lösung für dich. And it is a promise. Ich habe ein Versprechen für dich. And the promise is that I myself will lead you out in joy. Mein Versprechen ist, dass ich selbst dich hinaus in die Freude leiten werde. And I see that Jesus himself is taking these people by the hand. Ich sehe, dass Jesus selbst diese Menschen an der Hand nimmt. And then he's going to take them out on a beautiful field to dance with them. Und sie auf eine wunderschöne Wiese führt, um mit ihnen zu tanzen. And then the Lord said to me, der Herr sagt zu mir, for those of you who are struggling with depression, for this to become your experience, damit das für diejenigen von euch, die mit Depressionen kämpfen, erfahrbar wird, you have to do three things right now. Müsst ihr jetzt drei Dinge tun. The first thing is you have to position yourself. Zuerst musst du dich selbst positionieren. And you have to say, I reject depression. Indem du sagst, ich weise die Depression zurück. I no longer accept it. Und akzeptiere sie nicht länger. The second thing you need to do. Das zweite ist, you need to say, Jesus, I totally believe. Dass du sagst, Jesus, ich glaube fest. That you are leading me in a beautiful dance with you in joy. Dass du mich in einen wunderschönen Tanz voller Freude führst. Du musst ihm danken und vertrauen, dass er tun wird, was er gesagt hat. You don't have to do it. Du musst es nicht selbst machen. You have to thank him and believe. Aber du musst ihm danken und es glauben. And then there's a third thing you need to do. Das dritte, was du tun musst, ist, you need to start to see yourself in your own heart. Du musst anfangen, in deinem Herzen Bilder von dir selbst zu sehen. Pictures of you dancing with Jesus full of happy, extreme, crazy joy. Wie du mit Jesus tanzt in dieser großen, glücklichen und herrlichen Freude. Because that's what he said he is doing. Denn das ist das, was er sagte, dass er tut. And then it will be your experience. Und dann wirst du es erleben. And I see many great testimonies. Ich sehe viele große Zeugnisse. Not only great testimonies. Und nicht nur großartige Zeugnisse. I see people teaching other people to become free from depression. Ich sehe, wie diese Leute anderen Menschen lehren, wie man frei von Depressionen wird. Holy Spirit, I thank you. Heiliger Geist, ich danke dir. I thank you that you're leading these people out with joy. Ich danke dir, dass du diese Menschen hinausführst in die Freude. Take authority over every spirit of depression. Ich ergreife Autorität über jeden Geist der Depression. I say, leave the people of God alone now. Ich sage, lass diese Menschen Gottes jetzt los. Thank you. Danke. Your ich habe ein Wort für ein Ehepaar. I have a word for a couple. Ihr hattet vor wenigen Monaten eine große Veränderung in eurem Leben. Nachdem diese Veränderung so leicht war, sah es so aus, als ob alles vom Herrn geleitet worden wäre. And how easy that change was in your life. It looked like everything was led by the Lord. Doch nachdem ihr alles verändert hattet und alles so wunderbar und perfekt gewirkt hatte, hat sich einige Monate später alles in große Verwirrung und Chaos verwandelt. But after you've changed, everything was so beautiful and perfect. Now, a few months later, everything is turned into just a big confusion and a mess. Deshalb habt ihr nun schon eine ganze Weile zueinander gesagt, sind wir wirklich Gottes Willen gefolgt? Sind wir wirklich seinen Weg gegangen und das getan, was er wollte? And now quite a time you've been saying to one another, could it be that have you really followed the will of the Lord? Have you really done and walked his way the way he wanted it? Ihr habt auch schon Dinge gesagt wie, sollten wir zurückziehen dorthin, wo wir waren? Denn hier wirkt nichts so, als ob es richtig klappen würde. Now you've been even saying things like, maybe we should move back home where we used to be, because here nothing looks like it's going to work out right. Aber ich höre, dass der Herr sagt, ihr habt euren Fokus auf das Falsche gerichtet. But I hear the Lord is saying you have started to put the focus on the wrong place. Denn als ihr umgezogen seid, geschah alles durch ihn und euer Fokus war auf ihm. Because when you made this move, everything happened through him and your focus was on him. Aber jetzt, wo die Umstände sich zum Schlechten änderten, habt ihr auch euren Fokus auf die Situation gerichtet und nicht mehr auf ihn. But now when things became to be different and bad and they changed, you have changed your focus also on the things instead of him. Ich höre, wie der Herr sagt, richtet euren Fokus wieder auf mich, denn ich werde diese Dinge durch euch tun. So I hear how the Lord is saying, put your focus back on me because I'm going to do these things through you. Ich sehe, wie ihr beide euren Fokus wieder auf den Herrn richtet und wie ihr im Herrn ruht und sich viele Türen öffnen. And I see how both of you are putting the focus back on the Lord and how both of you start to rest in the Lord and a lot of doors are going to open. Ich sehe, wie ihr auch Mühe mit euren Kindern habt und mit dem, was die Kinder lernen müssen. And I see how you also struggle with your children. And with what the children have to learn. Ich höre den Herrn sagen, ich habe immer für eure Kinder gesorgt und ich sorge immer für sie. Eure Kinder hatten mich oftmals genossen, viel mehr als ihr ihn genossen hattet, denn sie kennen mich. And I hear the Lord saying, I've always taken care of the children and I am taking care of the children and your children have enjoyed me much more than they've enjoyed you many times because they know me. Ich höre, wie der Herr sagt, ihr müsst wieder lernen, in mir zu ruhen. And I hear how the Lord is saying, you have to learn again to rest in him. Ich höre, wie die Frau dauernd dasselbe Lobpreislied anhört. Er ist für immer derselbe. And I hear how the woman always listens to the same worship song. He is forever the same. Heute möchte er dich daran erinnern, dass er auf ewig derselbe ist und dass seine Liebe für dich sich niemals ändern wird. And today he wants to remind you that he will forever be the same and his love for you will not change. Ich sehe auch, dass euer Leben durch die Türen, die sich vor euch öffnen werden, sehr schnell verändern werden. And I also see through the doors that are going to open before you, your life is going to be changed very quickly. Jetzt habe ich ein Wort für den Ehemann. Das Wort ist Ruhe. Now I have a word also for the husband. The word is rest. Du warst bei allem, was du getan hast, immer sehr erfolgreich, weil du dem Herrn immer erlaubt hast, mit dir zusammenzuarbeiten. And in everything you've ever done, you've always been very successful because you've always allowed the Lord to work together with you. Ich höre, wie der Herr sagt, ich liebe es, wie du alles mit Exzellent machst, was du tust. And I hear how the Lord is saying he likes how you do everything with excellence in what you do. Doch jetzt wirst du zurückkehren zu deinem Ort der Ruhe, wo du in ihm ruhst und von wo aus du wieder beginnen kannst, alles mit Exzellenz zu tun. But now you've got to go back to the place where you rest in him and where you start to do everything again with excellence. Und alles wird gut sein, viel besser, als ihr es euch vorstellen könnt. And everything will be well, much better as you can imagine. That's it. Okay, listen guys, I have a word of knowledge for healing. Okay, hört Leute, ich habe ein Wort der Erkenntnis für Heilung. Let me say something. Ich möchte euch etwas sagen. We have received so many testimonies of healings. Wir haben so viele Zeugnisse über Heilungen erhalten. And even from people who watched it later, translated into another language. Auch von Leuten, die unsere Lives erst später angeschaut haben, wenn sie in andere Sprachen übersetzt waren. So this is how God is. So ist Gott. You know, things are spoken here, recorded, and somebody watches it a week later and a miracle happens. Es wird hier gesprochen, es wird aufgenommen, jemand schaut es sich eine Woche später an und das Wunder geschieht. And no limits to God's power. In Gottes Wegen gibt es keine Begrenzungen. Can you do us a favor? Könntet ihr uns einen Gefallen tun? If you actually receive the miracle, wenn ihr tatsächlich ein Wunder erfahren habt, we would like you to record us a 1-minute video at the most. Würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein Video von höchstens einer Minute aufnehmt and tell us your miracle. Und uns euer Wunder erzählt. And why? Warum? Because many times some people find it so hard to believe for a miracle. Weil manche Leute es oft so schwer finden, für ein Wunder zu glauben. And then they hear that God did a miracle in somebody and they get inspired and their faith gets encouraged. Doch dann hören sie, dass Gott ein Wunder getan hat und sie werden dadurch inspiriert und ihr Glaube wird ermutigt. No way do we want to do this to promote ourselves. Wir wollen damit keineswegs für uns selbst werben. It's the Holy Spirit. Es ist der Heilige Geist. But we want to help everybody who needs a miracle to receive a miracle. Wir wollen jedem, der ein Wunder braucht, helfen, dass er sein Wunder empfangen kann. Yesterday I got a message. Gestern habe ich eine Nachricht erhalten. A man in Switzerland was healed from his knees. Ein Mann aus der Schweiz wurde an seinen Knien geheilt. And then he tested his knees by going skiing 2 days in the Alps and he was perfectly fine. Er probierte seine Knie aus, indem er 2 Tage lang in den Alpen Skifahren ging. Und alles war absolut gut. All right. Thank you, Holy Spirit. For this miracle. Danke, Heiliger Geist, für diese Wunder. I see that Jesus is healing elbows right here. Ich sehe, dass Jesus jetzt Ellbogen heilt. And there are different problems in the elbows. Da sind verschiedene Probleme in den Ellbogen. It doesn't matter, they're all going to be healed. Aber das ist egal, sie werden alle geheilt. I see one person has what is called a tennis elbow. Ich sehe eine Person, die einen sogenannten Tennisarm hat. Yeah, it's like this inflammation in the elbow that's chronic. Das ist eine chronische Entzündung im Ellbogen. And the Lord is going to heal you completely. Der Herr heilt dich vollständig. I see somebody else who actually had an injury in the elbow. Ich sehe eine andere Person, die eine Verletzung im Ellbogen hat. It happened through an accident. Die durch einen Unfall entstanden ist. And I see that this person cannot completely even straighten this arm anymore. Ich sehe, dass diese Person ihren Arm nicht mehr ganz ausstrecken kann. And Jesus is going to do such a miracle you can straighten the arm perfectly. Jesus tut solch ein Wunder, dass du deinen Arm wieder völlig strecken kannst. I even see somebody who is smashed and fractured the elbow. Ich sehe sogar jemanden, der seinen Ellbogen gequetscht und gebrochen hat. And they had to put metal pieces in there to fix it. Sodass Metallteile hineinoperiert werden mussten, um das zu stabilisieren. And now you've been in constant pain. Doch jetzt hast du dauernd Schmerzen. I see Jesus completely restoring that elbow to perfectly function like new. Ich sehe, wie Jesus diesen Ellbogen wiederherstellt, sodass er funktioniert wie neu. Now, maybe you're watching this now, maybe you guys, somebody's watching this later and it's recorded, that's okay. Also vielleicht schaust du das jetzt direkt an, vielleicht sieht das jemand später als Aufnahme an, beides ist okay. Now, if you are watching it right now, wenn du es jetzt gerade ansiehst, do me a favor. Tu mir einen Gefallen. Put your hand on the elbow that's hurting. Leg deine Hand auf den Ellbogen, der wehtut. If they're both, then go like this. Wenn beide wehtun, dann mach es so. That's all you do. Das ist alles. Don't pray. Bete nicht. Don't ask God to do something. Bitte Gott nicht, etwas zu tun. Just chill. Entspanne einfach. Holy Spirit, you are so beautiful. Heiliger Geist, du bist so wunderbar. You who anointed Jesus Christ. Du, der du Jesus Christus gesalbt hast. So that he could walk around and do miracles. So dass er umhergehen und Wunder tun konnte. You are the same that's in me and upon me. Du bist derselbe, der jetzt in mir und auf mir ist. Thank you. Danke. So I trust you for this miracle. Ich vertraue dir für diese Wunder. So by your power, durch deine Kraft and by the authority of Jesus Christ, und in der Autorität von Jesus Christus, in whose name every sickness has to bow the knees, in dessen Namen jede Krankheit ihr Knie beugen muss, I right now rebuke every spirit of infirmity. Weise ich jetzt jeden Geist der Schwachheit zurück. Right now. Genau jetzt. Go and leave these elbows alone. Geh und verlasse diese Ellbogen. And I command the elbows to be healed. Ich befehle diesen Ellbogen, geheilt zu sein. I command inflammation to go. Ich befehle der Entzündung zu gehen. And I command the metal pieces to disappear. Und ich befehle den Metallteilen zu verschwinden. Just disappear. Verschwindet einfach. And I command the elbow that could not stretch to perfectly now straighten. Und ich befehle den Ellbogen, die sich nicht ausstrecken konnten, sich jetzt völlig zu strecken. Inflammations go. Entzündungen geht, yeah, and every pain go. Und jeder Schmerz geht. Elbows, listen and obey, be healed. Ellbogen hört und gehorcht, seid geheilt. Now, I don't know how many were watching right now or how many will be healed later. Ich weiß nicht, wie viele jetzt zugesehen haben oder wer sich das später anschaut. But if you can honestly test and confirm, aber wenn du ehrlich überprüfen und bestätigen kannst, that now your elbow is fine, dass dein Ellbogen jetzt gesund ist, then I would like you to write in the comment, dann schreib in den Kommentaren and write healed. Geheilt. One word, healed. Nur ein Wort, geheilt. Test it well and make sure you're really healed, not by faith in the name of Jesus. Aber bitte teste es wirklich aus und sei dir sicher, dass du geheilt bist, nicht nur im Glauben und im Namen Jesu. It's got to really work. Er soll schon wirklich funktionieren. Guys, it is very sweet of you to write into the comments. Please pray for us. Leute, es ist wirklich nett, wenn ihr in die Kommentare schreibt, bitte betet für uns. It just doesn't help. Nur, das hilft nicht. Because we don't respond to you, we respond to the Holy Spirit. Denn wir reagieren nicht auf euch, sondern auf den Heiligen Geist. So you can write 100 times, please pray for me. We are not going to do that. Ihr könnt also 100-mal schreiben, bitte betet für mich und wir werden es nicht tun. Here in these prophetic lives, we only follow the Holy Spirit and nobody else. Hier in diesen prophetischen Lives folgen wir nur dem Heiligen Geist und niemandem sonst. All right, so it's better for you not to even write it because it's going to disappoint you. Es ist also besser, wenn ihr das gar nicht schreibt, ihr werdet sonst enttäuscht. People are already writing that they've been healed. Wonderful. Hier schreiben schon Leute, dass sie geheilt wurden. Wunderbar. Your turn, young lady. Du bist an der Reihe, junge Dame. I have a word for a man, for me. Ich habe ein Wort für einen Mann. Für mich? Nein. Yes, I was esperando para mí. She said, I have a word for a man. I said, for me? I thought she's going to prophesy to me. Nobody prophesies to me. Ninguém profetiza para mim. Ninguém profetiza para você. Eu tenho que ir para Jesus. I'm going to Jesus. Sie sagte, sie hat ein Wort für einen Mann und ich fragte, für mich? Sie sagt, nein, keiner prophezeit mir. Ich muss Jesus anrufen. Wir schaffen hier gerne eine glückliche Atmosphäre, denn der Heilige Geist ist ein Geist der Freude. Wenn wir angespannt sind, ist das keine Atmosphäre, die der Heilige Geist mag. Er mag Freude. Hi Zita, meine gute Freundin. Here's a prophetic word that she has a word for a man, and this man has been really mad lately. Indignant. Also hier kommt ein prophetisches Wort für einen Mann, der wirklich in der letzten Zeit empört ist, wirklich aufgebracht. Du fühlst deshalb so eine Empörung, weil du die Größe Gottes angezweifelt hast. You have felt such an indignation because you've doubted the greatness of God. Du hast alles um dich herum angesehen, besonders die Ungerechtigkeiten, und du hast dich gefragt, wo ist Gott? You've looked at the things around you and especially the things of injustice that happened, and you said, where is God? Selbst wenn du dich danach gesehnt hast, Gott zu sehen, war doch dein Ärger größer als der Wunsch, Gott zu sehen. And even that you had a desire to really seek God, but it seemed like your anger was greater than your desire to seek God. Ich habe auch gesehen, dass du sehr aufgebracht warst, wenn du das anschautest, was dich so verärgert. And I've also seen that you've been very upset when you've seen the things that made you so angry, so indignant. Der Herr fühlt deinen Schmerz. And the Lord feels your pain. Doch das kannst du mit dem Ärger, den du spürst, nicht sehen. But you cannot see that with the anger that you feel. Gott möchte dich gebrauchen, diesen Menschen eine Veränderung zu bringen, aber nicht mit dem Ärger und der Wut, die du fühlst. God wants to use you to bring a change to these people, but not through the anger and the madness that you feel. Du musst also die Liebe und die Güte Gottes spüren, aber auf seine Weise, nicht auf deine Art. So you have to feel the love of God and the goodness of God, but in his way, not in your way. Oft aber denkst du, wenn ich das tue, bringe ich hier Gottes Gerechtigkeit. Aber das, was du tun willst, ist tatsächlich falsch. But many times you think, if I do this, I'm bringing God's justice here. But the things that you're thinking to do, they are actually wrong. Das Problem ist nicht die Empörung, die du spürst, sondern die Art, wie du dich darauf fokussiert hast, den Ärger zu spüren. The problem is not the indignation that you feel, but the way that you focus on the anger that you feel. Ich höre, wie der Herr zu dir sagt, dass du nur durch Intimität mit ihm wirklich seine Gerechtigkeit durch dich bringen kannst. And I hear the Lord is saying to you that only through intimacy with him you can actually bring his justice through you. Er wird dir helfen, die Dinge durch sein Herz zu sehen und nicht durch dein eigenes. And he will help you that you can see the things through his heart and not through your own heart. Und wenn du die Dinge aus Gottes Sichtweise sehen kannst, wirst du die Veränderung so bringen, wie er das möchte. And when you can see the things from God's perspective, you will be able to bring the change the way that he wanted to be. Ich sehe, wie all der Ärger in dir sich in Liebe verwandelt. And I see how all that anger inside of you is going to change into love. Ich sehe, wie du dich zu Jesu Füßen hingibst und ihm sagst, das ist es, was ich wirklich fühlen wollte, aber ich wusste es nicht. And I see how you surrender yourself to the feet of Jesus and say to him, Lord, that's what I really wanted to feel, but I didn't know. Du wirst eine neue Ebene der Intimität und auch der Demut erleben. You'll feel a new level of intimacy, a new level of humility. Und du wirst auch eine neue Zeit der Versorgung in deinem Leben erfahren. And you will also experience a new time of provision in your life. Ich sehe, dass du das Herz Gottes spüren können wirst, wie du es immer spüren wolltest, es aber bisher nicht fühlen konntest. I see that you will be able to feel the heart of God the way you've wanted to feel it but cannot feel it yet. Du wirst auch mit Menschen verbunden sein, die das Herz Gottes spüren und dir helfen werden, diese Veränderung in die Welt zu bringen. You will also connect with people that will feel the heart of God and that will help you to bring this change in the world. Du wirst sehen, dass es so viel einfacher sein wird, durch die Liebe Gottes zu arbeiten, als durch den Ärger, den du spürtest. And you will see it's going to be so much easier to work through the love of God than through the anger that you felt. Und durch die Liebe Gottes werden viele Menschen verändert werden. And through the love, many people are going to be changed. That's it. Okay, ich habe mehrere Worte hier. Schauen wir mal, ob ich jetzt zwei sage, Gracie dann das Wort gebe und dann nochmal eins freisetze. Schauen wir mal. Anyhow, I have a word for a woman in Europe. Okay, ich habe ein Wort für eine Frau in Europa. And let me say this again. Lass mich das noch einmal sagen. Gott hat mir sogar den Namen dieser Frau gezeigt, aber ich werde ihn nicht nennen. And I'll tell you why I'm not going to say the name. Ich sage euch auch warum. Because so many times. Denn so oft. God is so much bigger than we think he is. Well, he's always so much bigger than anything. Ist Gott umso viel größer, als wir denken, dass er ist. Er ist viel größer als irgendetwas anderes. But many times, if I say now that name that God has shown me. Oft, wenn ich den Namen nennen würde, den Gott mir gezeigt hat, this woman will grab the word. Würde diese Frau das Wort ergreifen. And everybody else would say, oh, that's for her. Und jeder andere würde sagen, das ist für sie. But I've learned something from God and with the prophetic. Aber ich habe etwas über Gott und das Prophetische gelernt. God does releases one word and does many things with it. Gott setzt ein Wort frei und tut so vieles damit. So what does it mean? Was heißt das? Now, even though that word is given to me for one person, auch wenn dieses Wort mir für eine einzige Person gegeben wird, not if you like it, nicht wenn es dir gefällt, but if it also speaks to your heart, it doesn't matter who you are and where you are, sondern wenn es auch zu deinem Herzen spricht, egal wer du bist und wo du bist. So, the word is for somebody in Europe, but you might be in Africa or in America. Also, das Wort ist für jemanden in Europa, aber du bist vielleicht in Afrika oder in Amerika. If the Holy Spirit speaks to you through the same word and say, that's for you, grab it. Wenn der Heilige Geist zu dir durch dieses Wort spricht und sagt, das ist für dich, dann ergreife es. Just take it. Nimm es einfach. So here is the word. Hier ist das Wort. This woman is in a whole bunch of confusion. Diese Frau befindet sich in großer Verwirrung. And her confusion is getting worse and she's trying to make it better. Ihre Verwirrung wird immer schlimmer und sie versucht es zu mindern. And that brought even more confusion. Das hat noch mehr Verwirrung gebracht. So she started to be confused in her heart. Sie begann in ihrem Herzen verwirrt zu sein. Then she started to try to fix the problem. Dann versuchte sie das Problem zu lösen. And the more she tried to fix it, the more confused she was. Und je mehr sie versuchte es zu lösen, desto verwirrter wurde sie. And she's even said to God, God, this does not work. Sie hat schon zu Gott gesagt, Gott, das funktioniert nicht. These were her words. Das waren ihre Worte. She said, God, das funktioniert nicht. And she is from the German-speaking world. She said, God, this doesn't work. Sie ist aus der deutschsprachigen Welt. Sie sagte, Gott, das funktioniert nicht. So, from the German-speaking world. Aus der deutschsprachigen Welt kommt sie. Several countries. But anyhow, então, de qualquer forma. And here's what the Lord is saying. Der Herr sagt, the reason why it doesn't work for you is because you have opened your ears to two things. Der Grund, warum es nicht funktioniert, ist, weil du deine Ohren für zweierlei Dinge geöffnet hast. That's why nothing works. Deshalb funktioniert nichts. You've opened one ear to what I'm saying. Du hast ein Ohr für das geöffnet, was ich sage. So you've tried to get hold of what I said. Du hast also versucht, festzuhalten, was ich sage. You tried to get hold of what I've promised. Du versuchtest, festzuhalten, was ich versprochen habe. You tried to meditate in your heart about the things that I've said. Du hast versucht, in deinem Herzen über das zu meditieren, was ich sagte. And then you feel excitement. Dann spürtest du die Begeisterung. But then you open the other ear for all the things that the voices around you are saying. Aber wenn du dein anderes Ohr für all das öffnest, was die Stimmen um dich herum sagen, you listen to the things of this world, hörst du den Dingen der Welt zu, you listen to what the news are telling you, hörst du, was die Nachrichten sagen, you listen to what your friends are telling you, so many negative things, hörst du das, was deine Freunde dir erzählen, lauter negative Sachen. So you listen to two things. Du hörst also zwei Seiten zu. God is saying and what this world is saying. Was Gott sagt und was die Welt sagt. And this is the very reason why nothing works and why you keep getting more confused. Das ist der Grund dafür, warum nichts funktioniert und weshalb du immer verwirrter wirst. So the Lord is saying. Der Herr sagt. The way you listen to me is right. You don't need to change anything there. Es ist richtig, wie du auf mich hörst. Du brauchst gar nichts zu verändern. The way you're spending time with me in your heart is right. You don't have to change anything there. Es ist auch richtig, wie du in deinem Herzen Zeit mit mir verbringst. Auch da musst du nichts ändern. What you need to change is shut your ear. Was du ändern musst, ist, schließe dein Ohr. Close the other ear from all the things of this world and your friends who speak negative. Verschließe dein anderes Ohr vor all den Dingen dieser Welt und vor deinen Freunden, die negativ reden. Because Jesus is pulling in one direction and all the negative information is pulling into another information. Denn Jesus zieht dich in eine Richtung und all die negativen Informationen ziehen dich in die andere Richtung. So you're stuck, you're confused. Deshalb steckst du fest und bist verwirrt. And as you close your ear to all of the negative things that you hear every day. Wenn du dein Ohr verschließt vor all dem Negativen, das du täglich hörst. And say, no more will I listen to it. Wenn du sagst, ich werde dem nicht mehr zuhören, then you will suddenly have this incredible quick breakthrough. Dann wirst du ganz rasch diesen unvorstellbaren und schnellen Durchbruch haben. So quick. So schnell. But I see this very woman even reasoning and saying, but I can't do that. Aber ich sehe, wie diese Frau überlegt und sagt, das kann ich nicht tun. Because it's just, how can I escape? Denn sie fragt sich, wie kann ich dem entkommen? So the Lord is, you choose what you listen to. Und der Herr sagt, du entscheidest, wem du zuhörst. Now, I see this woman sometimes in situation where she is around people that she can't walk away. Ich sehe diese Frau manchmal in Situationen, wo sie mitten unter Leuten ist und nicht weggehen kann. And these people speak in negative. Und diese Leute reden negativ. The Lord is saying, sometimes you can tell them, please, I do not want to hear it, do not speak. Der Herr sagt, manchmal kannst du diesen Leuten sagen, bitte, ich möchte das nicht hören, sag nichts. This will take courage, but it's worth it. Das braucht Mut, aber das ist es wert. Because it will stop your confusion. Denn genau das stoppt deine Verwirrung. But I see it. Other times this woman cannot do that. Aber ich sehe, dass diese Frau ein anderes Mal das woanders nicht tun kann. That's when in her heart she needs to say, I'm not listening, I'm not paying attention, this will not enter my heart. Da muss sie in ihrem Herzen sagen, ich höre nicht zu, ich passe nicht auf, das kommt nicht in mein Herz. Because you have allowed both voices to go through your ear into your heart. Denn du hast den beiden Stimmen erlaubt, durch deine Ohren in dein Herz zu gelangen. Okay, I'm sorry. Before you do your prophetic words, do it. Okay, tut mir leid, bevor du ein prophetisches Wort sagst, I just need to say hi to one very close friend. Muss ich einem sehr nahen Freund Hallo sagen. Camilla. Camilla. From the EPS. Von der EPS. My dear friend, I see you a long time, I haven't seen you. Ich habe dich eine lange Zeit nicht mehr gesehen. Alright, go. You can go. Ich habe ein Wort für eine Frau. I have a word for a woman. Ich sah eine sehr langanhaltende, starke Traurigkeit und fehlende Motivation. So you felt a sadness and a... How did you say this in English? A lack of motivation. Yes. For a long time. That was very big. Du hast so viel geweint und durch die tiefe Traurigkeit war es so schwer für dich, deine Tränen zurückzuhalten. And you've cried so much and because you felt such a sadness, it's been very hard for you to hold back your tears. Du gehst zur Arbeit und du weinst. Jemand fragt dich, wie es dir geht und du weinst. You go to work and you cry. Somebody asks you how you are and you cry. Du fühlst dich, als hättest du keinen Wert. You felt like you have absolutely no value. Immer wenn jemand etwas von dir wissen will, spürst du solch einen Mangel an Wert, dass du am liebsten gar nicht antworten möchtest. Every time somebody asks about you and you feel so such a lack of value that you don't even want to respond to the question. Du schaust in den Spiegel und denkst, du hättest keine Schönheit und keinen Wert mehr und an dir sei nichts Gutes zu finden. You look into the mirror and you think you have no more beauty, you have no more value and there's nothing good about you. Und immer wenn du das tust, höre ich Jesus sagen, wie sehr du von mir geliebt bist. And every time you do that, I hear Jesus himself say, how much you are loved by me. Du hast dich sehr lange ohne Liebe angesehen, aber auf viele andere Menschen hast du mit so viel Liebe geschaut. You've looked at yourself with lack of love, but you've looked at a lot of other people with so much love. Du hast im Leben anderer so viel getan, weil du in ihrem Leben einen Unterschied darstellen wolltest, aber du selbst fühlst dich wertlos. And you've done so many things in the other people's lives because you wanted to make a difference in their lives, but for yourself you have no value. Es ist so einfach für andere Menschen von dir berührt zu werden, weil die Liebe, die durch dich fließt, so groß ist. And it's so easy for other people to be touched by you because the love that flows through you is so big. Aber ich höre, dass der Herr sagt, du musst dich selbst füttern mit dieser Liebe für dich selbst. But I hear that the Lord is saying, you have to feed yourself on that love for yourself. Du musst dich also von ihm geliebt fühlen, um anderen Menschen noch mehr Liebe geben zu können. So you have to feel loved by him so that you can give even more love to the other people. Du hast dich kürzlich unfähig gefühlt, irgendetwas zu tun. Das fühlte sich an wie, meine Zeit ist jetzt vorbei. Lately you felt incapable of doing anything. It's almost like it felt like my life is over right now. Aber ich höre, wie der Herr sagt, du hast nicht einmal ein Drittel dessen gesehen, was ich für dich habe. But I hear the Lord is saying you haven't even seen one third of what I have for you. Er möchte, dass du begreifst, du musst auf seine Weise vertrauen und nicht so, wie du dich selbst siehst. He wants you to understand that the trust, it comes in his way. And not in the way that you see yourself. Hör auf diese negativen Stimmen zu hören und fokussiere dich auf seine Liebe. Stop listening to these negative voices and focus on his love. Du hast noch so viel zu tun, so viel zu erfüllen und ich sehe, wie dir zugerufen wird. Du machst wirklich einen Unterschied im Leben von Menschen. You have so many more things to do, so many things to fulfill and I see there's something screaming you. You're making a difference in the life of people. Ich sehe, wie der Heilige Geist ständig zu dir spricht und dir ununterbrochen Anweisungen gibt, aber du hast in deinen Augen keinen Wert, deshalb kannst du ihn nicht hören. I see the Holy Spirit is constantly talking to you and constantly giving you directions, but you have no value in your own eyes, therefore you can't even hear. Ich sehe, die nächsten 7 Tage werden einen großen Unterschied in deinem Leben bewirken. And I see the next 7 days are going to make huge difference in your life. Ich höre den Heiligen Geist sagen, achte die kommenden 7 Tage auf meine Worte für dich und auf das, was ich dir gebe. Füttere dich damit. And I hear the Holy Spirit saying in the next 7 days, pay attention to my words for you and pay attention to what I'm giving you. Feed yourself on that. Immer wenn du diese negativen Gedanken spürst und das Gefühl hast, absolut keinen Wert zu haben, dann sag, danke Herr, denn du bist alles, was ich brauche. Every time you feel these negative thoughts and you feel that you have absolutely no value, simply say, thank you, Lord, because you are everything that I need. Ich höre, wie der Heilige Geist sagt, komm mit mir auf diese 7-tägige Reise und du wirst sehen, wie rasch sich dein Leben verändern wird. And I hear the Holy Spirit saying, come with me on this 7-day journey and you will see how quickly your life will change. Ich sehe, wie Jesus selbst zu deinem Kopf kommt und dir eine Krone der Herrlichkeit aufsetzt. And I see how Jesus himself is coming to your head and putting a crown of glory there. Ich sehe, wie du einen Raum voller Leute betrittst und du gehst dort hinein wie eine Braut voller Herrlichkeit. And I see you entering into a room full of people and you're entering like a bride full of glory. Diese Herrlichkeit um dich herum ist die Gnade und die Gunst Gottes, das wird viele Leute berühren. And that glory over you that signifies the grace and the favor of God that will impact a lot of people. Durch dich werden also die Menschen Jesus mehr und besser kennenlernen. So through you many people will come to know more and the better part of Jesus of God. Yeah, that's it. Guys, thank you. I see some people have supported us with badges. Thank you very much. You're kind. We just want to appreciate you. Leute, danke. Wir sehen, dass einige von euch uns mit Abzeichen unterstützen. Vielen Dank. Ihr seid sehr freundlich und ich schätze das sehr. I have a prophetic word. Ich habe ein prophetisches Wort. Not for a person, but for Europe. Nicht für eine Person, sondern für Europa. That really came as a surprise to me. Das kam wirklich überraschend. I see that God himself has been breathing on Europe. Ich sehe, dass Gott Europa angehaucht hat. And I actually see him starting to breathe over Brussels, where the EU is seated, the headquarters of the European Union. Brussels. Ich sehe, dass er gerade Brüssel anhaucht, wo sich der Sitz des EU-Parlaments befindet. Dort steht das Hauptquartier der Europäischen Union. The government of the European Union is in Brussels. Die Regierung der Europäischen Union ist in Brüssel. I've seen God bowing down and breathing over Brussels. Ich habe gesehen, wie Gott sich herunterbeugt und Brüssel anhaucht. And the breath of God is going to release several things. Der Atem Gottes wird einiges freisetzen. Number one, the breath of God will waken up and bring to life many politicians inside the European Union. Erstens, der Atem Gottes wird viele Politiker in der Europäischen Union aufwecken und zum Leben erwecken. I see politicians within the European Union that didn't even care about God. Ich sehe Politiker in der Europäischen Union, die sich nicht einmal Gedanken um Gott gemacht haben. But suddenly there will be an awareness of them and they will start to reach out to God. Aber plötzlich wird in ihnen ein Bewusstsein von Gott sein und sie werden sich nach ihm ausstrecken. And I see the sons and the daughters of the kingdom of God manifesting themselves within the political system in Brussels. Ich sehe, wie die Söhne und Töchter des Reiches Gottes in diesem politischen System in Brüssel offenbar werden. So suddenly people will rise up out of nowhere. Plötzlich werden Leute aus dem Nirgendwo aufstehen. In the European Union government. In der Regierung der Europäischen Union. And they will position themselves as followers of Jesus. Sie werden sich selbst als Nachfolger Jesu positionieren. Not as Christians, but as followers of Jesus. Nicht als Christen, sondern als Nachfolger Jesu. But I see that the breath of God upon the European Union government. Aber ich sehe, dass der Atem Gottes über der Regierung der Europäischen Union. It will also stir up an incredible amount of anger. Auch einen riesengroßen Ärger hervorrufen wird. From politicians who are godless and who have decided that they will not follow God. Bei Politikern, die gottlos sind und entschieden sind, Gott nicht zu folgen. There will be an incredible anger. Es wird einen unbeschreiblichen Ärger geben. So there will be an amazing conflict within the politicians of the European Union. Es wird also einen großen Konflikt geben zwischen den Politikern in der Europäischen Union. Even until persecution. Sogar bis hin zur Verfolgung. Those who stirred up to absolutely hate God and fight against God. Diejenigen, die dazu aufhetzen, Gott zu hassen und gegen ihn zu kämpfen. They will now stand up and fight against those politicians who decided to follow Jesus. Werden jetzt aufstehen und gegen die Politiker kämpfen, die sich entschieden haben, Jesus zu folgen. And I hear that the Lord is asking me to call people all over the world to declare and release the following prayer. Ich höre, dass der Herr mich bittet, die Menschen rund um die Welt dazu aufzurufen, dieses Gebet zu beten. The same prayer that Jesus prayed for Peter when he said to Peter. Das gleiche Gebet, das Jesus für Petrus betete, als er Petrus sagte, when he told him he would deny him. Dass Petrus ihn verraten würde. And when he said the devil is going to do this. Und dass Satan dies tun würde. Jesus said, I prayed that your faith will not fail. Jesus sprach, ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht versagt. And I feel the Lord wants us to pray and declare. Ich spüre, dass der Herr möchte, dass wir the politicians within the European Union, über die Politiker in der Europäischen Union, who are followers of Jesus and are going to manifest themselves as such, die Nachfolger Jesu sind und sich als solche offenbaren, that their faith will not fail. Beten und deklarieren, dass ihr Glaube nicht versagen wird. So let's release angels on their side, to their side. Lasst uns also Engel zu ihrer Seite freisetzen. Father, how incredible you are. Vater, wie wunderbar bist du. I thank you that your breath will come over Brussels. Ich danke dir, dass dein Atem über Brüssel kommt. Over the European Union. Über die Europäische Union. And as your breath comes, there will be division and persecution. Wenn dein Odem kommt, wird es Spaltung und Verfolgung geben. And yes, we welcome that. Und ja, wir heißen das willkommen. Because it's what you are doing. Denn es ist das, was du tust. So, Father, we pray that those people who manifest themselves as true followers of Jesus. Vater, wir beten für diese Menschen, die sich als wahre Nachfolger Jesu offenbaren. That their faith will not fail in the face of persecution. Dass ihr Glaube nicht versagt, wenn sie verfolgt werden. May they be strengthened. Sie sollen gestärkt werden. According to your supernatural power. Durch deine übernatürliche Kraft. For all perseverance. Damit sie Ausdauer haben. And that they can endure everything. Und alles tun können. With great joy. Mit großer Freude. Father, we declare into the spiritual world. Vater, wir deklarieren in die geistige Welt. To the true sons and followers of Jesus Christ. Den wahren Söhnen und Nachfolgern Jesu Christi. In the European government. In der europäischen Regierung. Be strong in your faith. Seid stark in eurem Glauben. Rise up and stand following Jesus. Erhebt euch und seid standhaft, folgt Jesus. We stand with you. Wir stehen mit euch. Angels, go out and be on their sides. Ihr Engel geht und steht an ihrer Seite. Go and strengthen them. Stärkt sie. So that Europe can see the manifest glory of Jesus Christ. Damit Europa die offenbarte Herrlichkeit Jesu Christi sieht. And Father, may your children look more at what you are saying than at what the news of this world is saying. Vater, mögen deine Kinder mehr auf das schauen, was du sagst, als darauf, was die Nachrichten der Welt sagen. Thank you. Danke. Yes, hast du etwas? Okay, cool. Okay. I have a word of healing. Ich habe ein Wort der Heilung. Well, that was really cool, the prophetic word. I did not expect that. Das ist super. Es ist ein prophetisches Wort, das ich jetzt nicht erwartet habe. Hey guys, I'm going to tell you a beautiful story. Leute, ich werde euch eine wunderbare Geschichte erzählen. I went to the gym this morning at 6 o'clock. Ich bin heute früh 6 Uhr ins Fitnessstudio gegangen. And I've injured my right shoulder. Ich hatte mir vor einigen Monaten meine rechte Schulter verletzt. Because I took a weight that was far too heavy some months ago. Weil ich ein Gewicht gehoben hatte, das viel zu schwer war. And then I dropped the weight. Das Gewicht ist mir heruntergefallen. So my shoulder was quite injured. Und meine Schulter war dann verletzt. A lot of pain. Und ich hatte starke Schmerzen. Anyhow, but then because of our travel all over Europe and business, I didn't have time to go to the gym now for a few months. Wie auch immer, doch wegen unserer Reise quer durch Europa und all unserer geschäftlichen Aufgaben kam ich ein paar Monate nicht ins Fitnessstudio. It's just been a very crazy time. Das war eine ziemlich verrückte Zeit. This morning I thought, you know, I want to go. Heute früh dachte ich, ich möchte mal wieder hingehen. So I went to the weight bench. Ich ging also zur Hantelbank. And I put on weight. Legte Gewichte auf. And I started to do it. Und begann diese zu heben. And my angel was right there with me. Mein Engel war mit mir dort. And he said, that was a wise decision, not put on the heavier weight, because that is not good for your shoulder yet. Er sagte, es war eine weise Entscheidung, kein größeres Gewicht aufzulegen, denn das ist noch nicht gut für deine Schulter. I said, thank you. Ich sagte, danke. I lifted 12 times. Ich hob mein Gewicht 12 Mal. And when I did 3 sets on the third set. Und als ich es beim dritten Satz zum ersten Mal anhob, I did the first lift, first push, beim ersten Anheben, and I felt the pain here again. Spürte ich wieder einen Schmerz in meiner Schulter. And I thought, I don't want to quit just because it hurts. Und ich dachte, ich möchte jetzt nicht aufhören, nur weil es weh tut. So I just did it a second time. Und ich hob das Gewicht ein zweites Mal hoch. And immediately I sensed like a hand was touching me here. Sofort hatte ich das Gefühl, als würde mich eine Hand an der Schulter berühren. And nothing hurt. Und es tat nichts mehr weh. And I said, what is this? Ich fragte, was ist das? And then the angel said, da sagte der Engel, I'm helping you that you can finish your 3 sets. Ich helfe dir, damit du deine 3 Sätze vollenden kannst. I said, you are so cool. Ich sagte, du bist so genial. I said, but do I have to take less weight now? Ich fragte, soll ich jetzt weniger Gewichte anlegen? He said, no, I'm not helping you lifting the weight because then you don't build up your muscle. Er antwortete, nein, ich helfe dir nicht, das Gewicht zu heben, sonst kannst du ja keine Muskeln aufbauen. I'm putting my hand here so you can lift the weight by yourself pain free. Ich lege nur meine Hand hierher, damit du das Gewicht schmerzfrei hochheben kannst. And I was lifting my weight without any pain. Und ich hob das Gewicht komplett ohne Schmerzen. Guys, don't go anywhere without your angels. Leute, geht nirgendwohin ohne eure Engel. Even at the gym, they are with you, people. Sie sind sogar im Fitnessstudio bei euch, Leute. I see. Do you know an infected toenail? Ja, infected. Ich sehe entzündete Zehennägel. You know, I see toenail, but I also see fingernail infected. Ich sehe entzündete Zehennägel, aber auch ebenso Fingernägel. It's been infected for a long time. Die schon lange entzündet sind. I see one person even having this for years and already decided this is part of my life. Ich sehe eine Person, die das schon seit Jahren hat und beschlossen hat, das gehört zu meinem Leben. But the Lord is saying, no. Aber der Herr sagt, nein. You're going to wake up tomorrow morning and there will be no more infection in your nails and you will be surprised. Du wirst morgen früh aufwachen und die Entzündung an deinem Nagel wird weg sein. Du wirst überrascht sein. So Holy Spirit, I thank you that you're healing infected nails. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du entzündete Nägel heilst. We declare and command and decree. Wir deklarieren und befehlen und verfügen. That these infections have to go. Dass diese Infektionen gehen müssen. Every toenail and every fingernail go. Infektion an jedem Finger und Zehennagel verschwinde. Be completely healed. Seid komplett geheilt. And we declare by tomorrow morning when you people wake up there will be no more infection. Und wir deklarieren, wenn die Leute morgen aufwachen, wird da keine Entzündung mehr sein. I also see that somebody has been struggling from extreme chronic sinusitis. Ich sehe außerdem, dass jemand Probleme mit extremer chronischer Sinusitis hat. Somebody's getting healed from a tooth problem right now. Oh, sorry, es wurde jemand von der Entzündung am Zahn geheilt. Right, the Holy Spirit told me. Der Heilige Geist sagte es mir gerade. Right now. Genau jetzt. The Holy Spirit is doing Holy Spirit root canal. Der Heilige Geist macht jetzt eine Heilig-Geist-Wurzelbehandlung. You have an infected tooth. Du hast den entzündeten Zahn. And you don't have insurance. Aber du hast keine Versicherung. So you have to pay to get this tooth treated. Deshalb musst du für die Zahnbehandlung selbst bezahlen. You've been worried about how the provision will come. Du hast dich schon gefragt, woher wohl diese Versorgung kommen sollte. Right now, genau jetzt. Your pain in the tooth is going to go completely. Wird der Schmerz in deinem Zahn völlig verschwinden. And the Holy Spirit will do a root canal. Und der Heilige Geist wird eine Wurzelbehandlung vornehmen. Infection will disappear. Die Entzündung wird verschwinden. And you will be able to go and eat and chew stuff and it's not going to hurt. Und du wirst essen und kauen können, ohne dass es schmerzt. The first test will be this. Zuerst solltest du das so testen. You will be able to do this. Du wirst das dann tun können. And it won't hurt. Und es wird nicht wehtun. All right, let's release this miracle. Gut, lasst uns dieses Wunder freisetzen. Holy Spirit, I thank you that you're so beautiful. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du so wunderbar bist. You are kind enough to interrupt me in my other miracle to do this miracle. Du bist freundlich genug, mich bei dem anderen Wunder zu unterbrechen, um dieses Wunder zu tun. So thank you. Danke. So I just thank you for this miracle of the tooth. Ich danke dir einfach für dieses Wunder an den Zähnen. And I release the Holy Spirit root canal. Ich setze die Heilig-Geist-Wurzelbehandlung frei. Every spirit infirmity go. Jeder Geist der Schwäche, du musst verschwinden. Right now. Infection in the tooth dry up instantly. Die Entzündung im Zahn trockne genau jetzt völlig aus. And right now I command the root to be restored to perfect. Und ich befehle jetzt der Wurzel komplett neu wiederhergestellt zu sein. And I command to be no more pain in the tooth. Ich befehle, dass der Zahn absolut nicht mehr schmerzt. Be healed. Sei geheilt. Guys, if right now you've experienced this miracle. Leute, wenn ihr jetzt dieses Wunder erlebt habt, wenn ihr eure Zähne ohne Schmerzen zusammenbeißen könnt, macht das mal. Write in the comments tooth. Dann schreibt in die Kommentare Zahn. Just tooth. Nur Zahn. Okay, now I see a whole bunch of miracles right now being released. Und jetzt sehe ich, wie gleich eine ganze Menge Wunder auf einmal freigesetzt werden. So the sinusitis that the Holy Spirit started to talk about. Die Sinusitis, über die der Heilige Geist zu sprechen begonnen hat. Right now there are people who have chronic sinusitis. Jetzt sind hier Leute, die eine chronische Sinusitis haben. And they've tried to get everything done, but it doesn't work. Sie haben alles probiert, aber nichts hat gewirkt. Two people have Zahn. Hier schreiben Leute, dass ihr Zahn geheilt ist. Over there, there on YouTube too. Auf YouTube auch. Beautiful. Jesus, hello, one more. Wie wunderbar, hier noch einer. Four people are having dental treatment right now in the life. That's beautiful. Vier Leute hatten während dieses Lives eine göttliche Zahnbehandlung. Das ist großartig. Yes, we should open a Holy Spirit doctors and dentists office. Wir sollten mit dem Heiligen Geist eine Zahnarztpraxis eröffnen. So beautiful. So wunderbar. Jesus, we glorify you. More. Look at how many. Jesus, wir verherrlichen dich. Noch jemand. Schau mal, wie viele. Glorify you, we glorify you, we glorify only you. Jesus, wir verehren dich, wir verehren dich, wir verehren nur dich alleine. You are so much more beautiful than me ever can imagine. Du bist so viel wunderbarer, als wir es uns überhaupt vorstellen können. So now, oh, and more on YouTube. My goodness, so many. Wow. Und noch jemand auf YouTube. Meine Güte, so viele. Lord, we pray that you will be the provider of the dentists who lost their money right now. Herr, wir beten, dass du der Versorger für die Zahnärzte bist, die jetzt kein Geld verdienen können. Thank you. Danke. So many. So viele. Sinusitis. So, Sinusitis. I see how there are people who've had the sinusitis turned chronic. Ich sehe Leute, bei denen die Sinusitis chronisch wurde. And the antibiotic doesn't even work anymore. Und es wirkt kein Antibiotikum mehr. And this has been something that's really stressing some of you. Diese Tatsache hat einige von euch ziemlich gestresst. And I actually see three things that the Holy Spirit is doing now. Ich sehe jetzt, dass der Heilige Geist drei Dinge tut. The first thing that he's doing is clearing up that infection in the sinus. Zunächst löst er die Infektion in den Nasennebenhöhlen. Watch this. Schau zu. I'm going to blow right here. Ich werde jetzt hier pusten. And it will be the breath of God through me. Und das wird der Atem Gottes durch mich sein. And there will be people right now who have a completely blocked up nose. Hier sind jetzt Leute, die eine total verstopfte Nase haben. You cannot breathe through your nose. Ihr könnt nicht durch die Nase atmen. And as the Holy Spirit will blow. Aber in dem Augenblick, wo der Heilige Geist pusten wird, in that instant you will be able to breathe. Werdet ihr frei durch eure Nase atmen können. Your nose will clear up. Eure Nase wird frei sein. All right, get ready. Macht euch bereit. Jesus, you're so incredible. Jesus, du bist so unbeschreiblich. Holy Spirit, you're so beautiful. Heiliger Geist, du bist so wunderbar. I love how you push the boundaries. Ich liebe es, wie du die Begrenzungen auflöst. Right now. Jetzt. Sinus is open up. Sind die Nebenhöhlen offen. And breathe. Atmet. Okay, so that's the first thing that you're doing. Das erste, was ihr tun sollt, ist. Now, if your sinuses were blocked so that you could not breathe. Wenn eure Nebenhöhlen verstopft waren und ihr nicht atmen konntet. And now you can breathe free. Und jetzt könnt ihr frei atmen. Liebe die Menschen, please write in the comments, breathe. Schreibt in die Kommentare, atmen. Just breathe. Nur atmen. So if you couldn't breathe before, now you breathe right then. Wenn ihr vorher nicht atmen konntet und jetzt könnt ihr frei atmen, dann schreibt das. Okay, I see, but a second thing also that the Holy Spirit is doing with the sinuses. Ich sehe eine zweite Sache, die der Heilige Geist auch mit den Nasennebenhöhlen macht. I see that there are people who actually needed sinus surgery. Ich sehe Menschen, die eine Operation an ihren Nebenhöhlen brauchen. And the Holy Spirit told me that it's cancelled. Und der Heilige Geist teilte mir mit, dass die OP abgesagt ist. Atmen, die Leute schreiben es schon. Vier Leute haben schon geschrieben. Seven. Jetzt sind es sieben. Look over there, YouTube. Da bei YouTube auch. Leute, die nicht durch ihre Nase schnaufen konnten, sind jetzt geheilt. Jesus is teaching us that there are no boundaries if we cannot believe. My goodness, look at us. Jesus lehrt uns, dass es keine Begrenzungen mehr gibt für diejenigen, die da glauben. Meine Güte, schau nur. Oh, I wish we could count them, but they keep coming in. We can't even count them. Ich würde diese Menschen am liebsten zählen, aber das geht nicht, weil ständig welche dazukommen. Wow, listen, people. Wow, hört Leute. The Holy Spirit is teaching us the only limitation that we have is our stinking, unbelieving heart. Der Heilige Geist lehrt uns, dass die einzige Begrenzung, die wir haben, unser schrecklich ungläubiges Herz ist. Look at. Schau es dir an. Our stinking, unbelieving heart is the only limitation that we have. Unser schrecklich ungläubiges Herz ist die einzige Begrenzung, die wir haben. Karen, you are right now here with us. Karen, du bist jetzt hier bei uns. Karen, I want you to count all of those who wrote breathing. Karen, ich möchte, dass du alle Leute zählst, die hier in die Kommentare Atmen geschrieben haben. On YouTube and Instagram, and then send me the number later. Auf YouTube und auf Instagram. Die Zahl schickst du mir bitte später. This is so beautiful. Das ist so wunderbar. So, let's go back. Okay, gehen wir zurück. I think today I'm ADHD. Ich denke, ich bin heute der Doktor. I love when the Holy Spirit is going everywhere. Ich liebe es, wenn der Heilige Geist überall hingeht. And we have to follow him. Und wir müssen ihm folgen. And you lose a little control of a nice, beautiful, planned life. Dadurch verlieren wir ein bisschen die Kontrolle über unser nettes, geplantes Life. That's what the Holy Spirit does. Das ist, was der Heilige Geist tut. So anyhow. Wie auch immer. So these people... I can see that the Holy Spirit is telling them that you can cancel your surgery. Ihr Leute, denen der Heilige Geist gesagt hat, dass ihr eure Operation absagen könnt, hört zu. Because right now he is doing two things. Der Geist Gottes tut jetzt zwei Dinge. He's putting straight a deviated septus. Er begradigt eine verbogene Nasenscheidewand. So he's literally, the Holy Spirit is going to touch it and you will feel a cracking in your nose. Er wird dich richtig berühren und du wirst ein Knacken in deiner Nase spüren. You will feel it and hear it. Das wirst du spüren und hören. He's going to put it straight without it's going to hurt you. Not going to hurt you. Er wird sie begradigen und nichts mehr wird wehtun. Holy Spirit, I thank you that you do surgeries without anesthetic and without pain and side effects. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du Operationen ohne Narkose und ohne Schmerzen und Nebenwirkungen durchführst. Guys, I heard in the spirit the cracking of the bone. Leute, ich hörte im Geist das Knacken des Knochens. Heard. Ich hörte es. So there we go. Gut, weiter geht's. Holy Spirit, I thank you that you do surgery that doesn't hurt and is perfect. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du Operationen durchführst, die nicht schmerzen und perfekt ausgeführt werden. Right now, by your leading. Jetzt, durch deine Leitung. Through your power. Durch deine Kraft. And to the authority of Jesus Christ. Und durch die Autorität Jesu Christi. I command deviated septums to go straight. Befehle ich verkrümmten Nasenscheidewänden gerade zu werden. I command the bones to align themselves and even crack. Make a cracking noise. Ich befehle den Knochen, sich gerade auszurichten und dabei auch zu knacken. Straighten yourself out now. Begradigt euch jetzt. Right now, be healed. Seid jetzt geheilt. Septums be straight. Die Scheidewände sind gerade. Devil, you're a loser, you're a liar. Take your hands off these people. Teufel, du bist ein Verlierer und ein Lügner. Nimm deine Hände von diesen Leuten. Septums be straight, surgeries be canceled. Nasenscheidewände, seid begradigt. OPs können abgesagt werden. Okay, here's what I want you to do. Ich möchte, dass ihr jetzt Folgendes tut. If you felt a cracking noise or heard a cracking noise in your nose. Wenn du in deiner Nase ein knackendes Geräusch gespürt und gehört hast. Then I want you to write right now. Dann möchte ich, dass ihr jetzt schreibt. Nose. Nase. That's the only thing I want you to write. Schreibt nur Nase hin. I thought if I ask you to write septum, some of you don't know how to write that. If I ask you to write septum, some of you don't know how to write. Ich habe überlegt, ob ihr vielleicht Nasenscheidewand schreiben sollt, aber Nase ist einfacher. So, just write nose if you heard, felt a little cracking and you felt that something was straightened up. Also schreib nur Nase, wenn du ein kleines Knacken gehört oder gespürt hast oder wenn du fühltest, dass deine Nase sich begradigt hat. Ich sehe noch etwas, was der Heilige Geist tut. I see that there are some people watching. Ich sehe, dass hier einige Leute zuschauen. Look, the first one is already nice. Schau, da steht zum ersten Mal Nase. So I see the Holy Spirit is also removing polyps from the sinuses. Und ich sehe, dass der Heilige Geist auch Polypen aus den Nasennebenhöhlen entfernt. So there are people who have polyps in there and that's why they don't breathe freely. Hier sind also Leute, die Polypen haben, deshalb können sie nicht frei atmen. And I see one marriage already really affected. Because one of the partners snores so loud because of the polyps. Ich sehe, dass eine Ehe schon dadurch beeinträchtigt ist, weil ein Partner durch die Polypen so laut schnarcht. And this has really been upsetting. Das ist wirklich sehr störend. And I see that the Holy Spirit says, my kindness and goodness is removing these polyps and you will sleep without snoring. Ich sehe, dass der Heilige Geist sagt, meine Freundlichkeit und Güte entfernt diese Polypen und du wirst schlafen ohne zu schnarchen. Schau noch jemand auf Englisch. Nose. Und noch jemand. Jesus, danke, danke, danke, Jesus. So it's gonna start to do your marriage good again. Deine Ehe wird jetzt entspannter sein. So right now I command the polyps to disappear. Ich gebiete also den Polypen jetzt zu verschwinden. I break the spirit of infirmity. Ich breche jeden Geist der Schwäche. Devil, you liar. Teufel, du bist ein Lügner. Jesus is the only truth. Jesus ist die einzige Wahrheit. Jesus said, I've taken the sicknesses on the cross. I myself carried them. Jesus sagt, ich habe alle Krankheiten ans Kreuz genommen. Ich selbst habe sie getragen. So right now, deshalb gebiete ich jetzt, I command polyps to disappear. Den Polypen zu verschwinden. Completely go. Verschwindet komplett. And I also command chronic sinusitis to dry up and heal. Ich gebiete auch der chronischen Sinusitis auszutrocknen und zu heilen. By the root. An der Wurzel. Be completely healed. Sei völlig geheilt. I also release kidney miracles. Ich setze außerdem Nierenwunder frei. And I command people with kidneys that doesn't work to have brand new kidneys from heaven. Ich befehle, dass Menschen, deren Nieren nicht arbeiten, nagelneue Nieren vom Himmel bekommen. I command kidneys to be restored and kidney stones to go. Ich befehle, dass Nieren wiederhergestellt werden und Nierensteine verschwinden. Kidney infections go. Niereninfektionen müssen gehen. And Jesus, I thank you for these miracles right now. Jesus, ich danke dir jetzt für diese Wunder. You're beautiful. Du bist wunderbar. Guys, Jesus has been good. Leute, Jesus ist gut. Time to go. It's 9:02, over an hour. Es ist Zeit zu gehen. Es ist schon 8:58, über eine Stunde. Next week. Nächste Woche. Monday, question and answers, and Debbie should be back. Montag machen wir Fragen und Antworten. Debbie wird wieder zurück sein. Wednesday, Daniel and me. Mittwoch, Daniel und ich. Thursday, Gracie. Donnerstag, Gracie und ich. We will see you next week. Wir sehen euch nächste Woche. Thank you guys for being with us from Switzerland, Germany, Austria and all over the world. Danke, dass ihr aus der Schweiz, aus Deutschland, Österreich und von überall auf der Welt hier dabei wart. Jesus is beautiful. Jesus ist wunderbar. Thank you. Danke. Ciao. Ciao.